Unterricht. Wir machen heute keinen Koranunterricht. Normalerweise nach dem Plan ist Koranunterricht, aber wir machen Sirat. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد اليوم تري ستاف عربشون دويتش und wir fangen sofort an und wir machen weiter, Barakallahu fikum, mit den Ereignissen von der Geschichte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind im Jahre 9 nach der Auswanderung von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und in هذا العام اختلف فيه أهل العلم منهم من يقول أهل السيرة أنه عام الوفود أو سنة الوفود ومنهم من يرى أن سنة الوفود كانت السنة الخامسة فالله أعلم ولكن نتكلم عن هذه الوفود ولو بشيء من الاختصار لأن هذا شيء مهم بالنسبة لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. Virus Datenbank wurde aktualisiert. من الوفود التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم كان السبب في قدومهم أنهم أغاروا يعني بنو تميم أغاروا على قوم من خزاعة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عيينة بن حصن الفزاري في 50 رجلا ما فيهم لا أنصاري ولا مهاجر فأسر منهم 11 رجل و11 امرأة و30 صبيا فأتى رؤوسهم في وفد عظيم يعني طبعا يريدون الأسرى فكان المعروف عند العرب أنهم إذا قدموا على أحد كان يقدم معهم دائما شاعر وخطيب فيقوم الخطيب ويخطب ويقوم الخطيب الآخر ويخطب يقوم الشاعر يقول شيء ويقوم الشاعر تبع القبيلة الأخرى فيقول شيء فلما قدموا معهم خطيبهم ومعهم شاعرهم وقدموا وكان وقت صلاة الظهر فصاروا ينادون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يا محمد اخرج صوت عالي فإن مدحنا زين وذمنا شين اخرج فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم القرآن فقالوا جئناك نفاخرك يعني نشوف من الأفضل يعني فقام خطيبهم وهو عطارد ابن حاجب فخطب خطبة فجلس فقام ثابت بن قيس وخطب فكان أفضل ثم قام الزبرقان بن بدر وهو شاعرهم فقام حسان بن ثابت فأجابه و كلام كان رائع إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا فقال الأقرع بن حابس وأبي إن هذا لمؤتير له أي مؤود أي مؤيد خطيبه أفضل من خطيبنا وشاعره أفضل من شاعرين وأصواتهم كذلك أعلى من أصواتنا يعني كل شيء أفضل منا فأسلموا فدخلوا الإسلام وهذا كان بالنسبة لوفد بني تميم. ثق من الوفود التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني عبد القيس. بارك الله فيكم. In diesem Jahr, im Jahre 9, kamen viele Delegationen von den Arabern, damit sie den Islam annehmen oder damit sie Vertrag mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abschließen. Das heißt, entweder, dass sie sozusagen Frieden schaffen oder dass sie den Islam annehmen. Von diesen Delegationen war Delegation von Bani Tamim. Bani Tamim, das ist sozusagen ein arabischer Stamm. Sie sind bekannt. Sie waren von diesen Beduinen, die sehr weit waren. Und die waren sehr hart. Und sie haben auch, als sie gesprochen haben, überhaupt nicht weich gesprochen. Diese Leute von Bani Tamim, sie haben die Leute von Khuza'a angegriffen. Und Khuza'a natürlich waren im Vertrag mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das wird zu sagen, seine Verbündete. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihnen Hilfe geschickt. 50 Männer unter der Führung von Uyayna ibn Hassan al-Fazar. Er hat 11 Männer gefangen genommen, 11 Frauen und 30 Jungs. Dann kamen ihre Führer von Bani Tamim, damit sie ihre Gefangenen wiederbekommen. Als sie kamen, war die Zeit von Dhuhr-Gebet, von Mittaggebet. Dann haben sie den Propheten Muhammad laut angerufen. Oh Muhammad, komm raus, komm raus. Wenn wir loben, dann ist unser Lob gut. Und wenn wir jemanden kritisieren, dann ist das sehr schrecklich und schlimm. Der Prophet kam raus, Allah subhanahu wa ta'ala hat Koran herabgesandt. Diejenigen, die hinter den Gemächern, diejenigen, die hinter den Gemächern dich anrufen, die meisten von ihnen verstehen nicht. Hätten sie Geduld gezeigt, dann war das besser für sie. Allah subhanahu wa ta'ala ist allverzeihend, allvergebend. Es gab natürlich bei diesen Leuten, bei den Arabern damals, eine, sozusagen eine Gewohnheit. Und zwar, sie wollten wissen, ob die anderen besser sind oder nicht. Dann gab es, dass ein Redner von ihnen aufsteht und eine Rede hält. Und von dem anderen Stamm steht auch ein Redner. Und dann steht ein Dichter und der sagt etwas Gedicht und der andere auch von dem anderen Stamm sagt Gedicht. Und dann können sie vergleichen, wer besser ist, das heißt auch der Stamm ist besser. Dann stand ihr Redner und ihr Dichter und die haben gesprochen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Thabit ibn Qais als Redner beauftragt und Hassan ibn Thabit als Dichter. Und sie standen und sie waren besser. Dann sagte Al-Aqra ibn Habis, der war ein Führer von Bani Tamim, der sagt, bei Allah, sein Redner, das wird vom Propheten Muhammad sallam, ist besser als unser Redner. Und sein Dichter ist besser als unser Dichter. Und ihre Stimmen sind höher als unsere Stimmen. Das heißt, auch ihre Religion ist besser als unsere. Wir nehmen den Islam an. Dann haben sie den Islam angenommen. Und der Prophet Muhammad sallam hat ihnen Geschenke mitgegeben. Und das war natürlich die Delegation von Bani Tamim. Wafdu Bani Abd al-Qais. Bani Abd al-Qais kana lahum wafdatan ala al-Nabi sallam. Al-Ula qabla al-Fatih. Al-Ula kan qabla al-Fatih. Wa aslam ba'duhum. Kanu hawali 13 rajulan. وفيهم الأشج النبي صلى الله عليه وسلم قال المنذر بن عائد اسمه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنك فيك خصلتين يحبهم الله سبحانه وتعالى الحلم والأنا. الثانية كانت في سنة الوفود كانوا 40 رجلا كانوا 40 رجلا. ف قدم الجارود ابن عمرو في وفد عبد القيس وكان نصرانيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتضمن لديني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه. فأسلم، وأسلم أصحابه، ثم رجعوا وعلموا الناس دينه. بارك الله فيكم. دي سوايت ديليغاسيون وا فون بنو عبد القيس und diese Leute kamen zweimal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einmal vor Befreiung von Mekka und sie waren ungefähr 13 Leute, die haben den Islam angenommen, und dann später kamen sie auch im Jahre 9. Und es gab einen von ihnen, der hieß Al-Jarud ibn Amr, der war noch Christ. Und der kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat den Propheten gefragt: Ja, garantierst du mir meine Religion? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm: Ich garantiere dir, dass diese Religion, was du annimmst für den Islam, ist besser als deine jetzige und richtige. Dann hat er den Islam angenommen und die Leute auch von Banu Abd al-Qais haben den Islam angenommen, und der war fest, Al-Jarud war fest dann im Glauben geworden. وفد بني حنيفة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة، وهم بنو مسيلم الكذاب، يعني مسيلم من بني حنيفة. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال مسيلمة: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تعدو أمر الله فيك، لن تعدو أمر الله فيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت، يعني أنا رأيت شيء في المنام فأنت هو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أن في يديه سوارين من ذهب، فنفخهما النبي صلى الله عليه وسلم فذهبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولتهما كذابين يخرجان، فكان الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. طبعا مسيلمة بن حنيفة أرادوا أن يكون لهم الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن يتبعوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الأمر، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد هؤلاء. بارك الله فيكم. Von den Leuten auch, die zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, waren die Leute von Banu Hanifa. Banu Hanifa, das war auch ein arabischer Stamm. Von ihnen stammt der Musaylama al-Kadhab, der Lügner, der behauptet hat, dass er Prophet wäre. Diese Leute von Banu Hanifa kamen und Musaylama war dabei. Sie wollten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Garantie haben, wenn er stirbt, dass sie sozusagen die Führung nach ihm übernehmen. Dass sie sozusagen alles übernehmen nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Nein, diese Sache gehört Allah subhanahu wa ta'ala und ich gebe niemanden. Musaylama sagte ihm: Aber ich möchte sozusagen das nehmen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm: Ich gebe dir kein Stückchen davon. Und ich denke, du bist derjenige, den ich von ihm ich geträumt habe. Der Traum vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, dass er zwei goldene Ringe in seiner Hand gesehen hat und die sind weg. Der hat das so angedeutet, sallallahu alaihi wasallam, dass zwei Leute lügen werden und behaupten werden, dass sie vom Propheten etwas bekommen haben. Und die waren diese zwei Leute, Musaylama al-Kadhab und Aswad al-Ansi, die behauptet haben, dass sie Propheten wären. Auf jeden Fall, manche Gelehrten sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Musaylama nicht getroffen, aber weil Bukhari schon. Deshalb wichtig ist für uns, dass wir wissen, dass diese Leute vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verlangt haben, dass sie ihm folgen und dass sie den Islam annehmen, aber unter einer Bedingung. dass sie die Führung nach ihm übernehmen. Der Prophet hat gesagt, nein, dies gehört Allah subhanahu wa ta'ala und er gibt das, wem er will, subhanahu wa ta'ala. ومن الوفود وفد أهل نجران وفد أهل نجران النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم كتابا يدعوهم فيه إلى الإسلام فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في 14 من أشرافهم وثلاثة يعني منهم القادة وأتوا المسجد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوه في المسجد وكان عليهم ثياب الحبرة وأردية مكفوفة بالحرير وزينة وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أول شيء يقابلهم ثم صلوا إلى جهة المشرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم ثم أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فما أرادوا الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمنعكم ثلاث عبادتكم الصليب وأكلكم لحم الخنزير وزعمكم أن لله ولدا فجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجادلهم فقال له هل سمعت أن إنسان من غير أب فأنزل الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب فبعد أن جادلهم وما استجابوا دعاهم إلى المباهلة فخافوا لأنهم علموا أنه نبي المباهلة هي أن الإنسان طرفان يجمع أبناءهم وأهلهم ويدعو الله سبحانه وتعالى أن لعنة الله على الكاذبين فهم يعلمون أنه نبي ويعلمون كذلك أنه ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا فقالوا احكم علينا ما نريد نباهل فكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 30 درعا 30 ربحا 30 بعيرا 30 فرسا وأن لا يتعاملوا بالربا وعلى هذا فقالوا ابعث معنا أمينا فبعث معهم أبا عبيدة رضي الله عليه وهو أمين هذه الأمة von Delegationen auch das war die Delegation von Najran Najran ist ein Gebiet heutzutage Süden von Saudi-Arabien, Norden von Jemen. Das ganze Gebiet heißt Najran. Der Prophet Muhammad SAW hat diese Leute zum Islam aufgerufen. Diese Leute waren Christen. Die waren in Jemen, die waren Christen. Der Prophet Muhammad SAW hat einen Brief geschickt, damit sie den Islam annehmen. Sie wollten erstmal nicht. Dann haben sie eine Delegation zum Propheten geschickt. Und die Führer von ihnen waren dabei. Sie kamen in der Moschee mit Schmuck und sie haben so diese Bekleidung gehabt, wo sie Seide gehabt haben und Gold und so weiter. Der Prophet wollte sie am Anfang an nicht treffen, weil die so überheblich waren. Der Prophet hat sie in der Moschee empfangen. Sie wollten beten, der Prophet hat gesagt, sie können beten. Sie haben gebetet, danach hat der Prophet Muhammad SAW sie getroffen und er hat sie zum Islam aufgerufen. Sie haben gesagt, nein, wir wollen nicht den Islam annehmen. Der Prophet sagte, ja, ihr wollt den Islam nicht annehmen, weil ihr an Kreuz glaubt. Ihr glaubt, dass Allah einen Sohn hätte und ihr isst auch Schweinfleisch. Und vielleicht diese sind Gründe, dass ihr den Islam nicht annehmt. Dann wollten sie diskutieren mit ihm. Sie haben ihm gesagt, ja, hast du etwa, oder glaubst du etwa, dass ein Mensch ohne Vater auf diese Welt kommt? Die meinten Jesus a.s. Der Prophet sagte ihnen, ja, das Beispiel von Adam. Adam hat keinen Vater und keine Mutter. Und Jesus hat nur keinen Vater. Dann waren sie sozusagen überrascht mit dieser Antwort. Dann hat der Prophet Muhammad Sallam mit ihnen viel gesprochen, sie wollten nicht. Dann hat der Prophet Sallam gesagt, okay, wir machen das so, wir machen diese Al-Mubahala, heißt das. Al-Mubahala ist Al-Mubahala ist eine Möglichkeit, wenn zwei Seiten gegeneinander sind und sie verleugnen, was die andere Seite sagt, dass jede Seite ihre Familie, ihre Kinder und sowas holt und die stehen und die machen Bittgebet. Und die bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Lügner verdammt. Der Prophet Muhammad sallam hat das von ihnen verlangt. Diese Leute haben abgelehnt. Warum haben sie abgelehnt? Weil sie gewusst haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Prophet ist. Und wenn sie das machen, dann sind sie die Verlierer, weil er Prophet ist und die Wahrheit sagt und sie haben gelogen, weil sie ihm nicht folgen. Deshalb wird das gegen sie sein. Dann haben sie ihm gesagt, okay, wir machen mit dir einen Vertrag und wir geben dir alles das, was du willst. Der Prophet hat mit ihnen einen Vertrag. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit ihnen einen Vertrag gemacht, dass sie bestimmte, Zahl von Pferden, von Kamelen und sowas jedes Jahr geben und dass sie kein Wucher verwenden. Sie haben das akzeptiert, aber später haben sie sich an dem Vertrag nicht gehalten. Sie wollten einen mit ihnen, dass er sozusagen das verwaltet, was sie von Sachen an Prophet Muhammad sallam geben. Ein, der treu ist, der Prophet Muhammad sallam hat mit ihnen Abu Ubaid ibn Jarrah geschickt. Das waren natürlich die Leute von Najran. ثم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وفد طي وعدي بن حاتم. تقدم معنا بارك الله فيكم أن سفانة أخت عدي كانت قد أسرت، فأنعم النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأرسلها إلى أخيها، فلما تكلمت معه عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عدي أسلم تسلم ثلاثا. فقال عدي أنا عندي دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنت تأخذ الرقص وتأكل مرباع قومك وهذا في دينك حرام، فهذا لا يحل لك. فاستغرب عدي كيف النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، فقال له لعلك يعني أنه ما تريد تصبح مسلم لأنك ترى أن المسلمين فقراء، ولكن هذا المال سيفيض حتى لا يجد الرجل من يعطيه الصدقة. وقال له أن قصور بابل ستفتح على المسلمين وكذا، فأسلم وحسن إسلامه. بارك الله فيكم. Dann kamen die Leute von Tay und Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim, wir haben schon über diese Person gesprochen. Und Tay, wir haben auch gesprochen über Tay. Wir haben gesagt, Tay, das ist ein arabischer Stamm, sie waren bekannt für ihre Großzügigkeit. Und Adi ibn Hatim war der Sohn von Hatim al-Ta'i. Der ist bekannt bei den Arabern. Der war sozusagen der großzügigste Mann der Araber. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat als Geste, als gute Geste, die Schwester von Adi frei gelassen, obwohl sie gefangen war. Die Schwester hat mit ihm gesprochen, mit ihrem Bruder. Dann kam er zum Propheten. Der Prophet sagte ihm, Adi, nimm den Islam an. Er hat gesagt, ich habe Religion und ich meine Religion sozusagen, ich praktiziere das richtig. Der Prophet hat ihm gesagt, aber du darfst nicht diese Viertel von ihren Geldern nehmen und du darfst nicht diese Steuern von den Leuten nehmen, und obwohl das in deiner Religion verboten ist. Adi war überrascht. Wie hat der Prophet das gewusst? Obwohl die Leute von ihm, sie haben ihm das gegeben, ohne dass sie fragen. Dann hat der Prophet gesagt, vielleicht willst du den Islam nicht annehmen, weil du siehst, dass die Muslime arm sind. Sie haben nicht so viel Vermögen bei Allah. Es wird eines Tages kommen, die Muslime werden so viel Vermögen haben, dass derjenige, der eine Spende spenden will, sucht und sucht und sucht, der findet keinem Armen, dass er ihm das Geld gibt. Und die Schlösser von Babel und diese weißen Schlösser werden den Muslimen gehören. Als Ali das hörte, hat den Islam angenommen. Und er war dann guter Muslim geworden. Wafdu Zayd al-Khayl. Zayd al-Khayl هو سيدهم وكان كذلك كانوا مع وفاة طي فكلمهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كانوا خمسة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير وطبعا أسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب إلى قومه وفي الطريق إلى قومه مات فحرقت زوجته الكتب كلها وفيها كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم أخ من دين لوتن فون طي كام أين ديليغاسيون فون زيد الخيل زيد الخيل من منين إذا جروب سو زيد الخيل دي فان فينف رايتا ودي فان زير بكانت دي كام zum Prophet Muhammad sallam der Führer von ihnen. Sie haben den Islam angenommen, der Prophet Muhammad sallam hat ihnen auch etwas geschrieben und sie haben das mitgenommen. Aber auf dem Weg, der Prophet hat Zayd al-Khayl, der Führer von ihnen, Zayd al-Khayr. Zayd al-Khayl, das wird Zayd von Pferden. Und der Prophet sagte, hat ihn genannt Zayd al-Khayr, vom Guten. Und er wollte zu seinem Volk zurückkehren, damit er sie zum Islam aufruft. Aber auf dem Weg ist er gestorben und er hat viele Briefe und Bücher mitgehabt. Seine Frau hat alles verbrannt, auch unter anderem der Brief von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wafdu Bani Amr. Qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wafid Bani Amr. Wafihim Amr ibn Tufayl. وأربد ابن قيس فقال له عامر ما تجعل لي إن أسلمت فقال لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم فقال له أتجعل لي الأمر بعدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لك ولا لقومك فقال له هذا عامر أراد يعني أن يكون له كل شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأراد هذا عامر بن الطفيل وأربد بن قيس أن يقتلا النبي صلى الله عليه وسلم تآمر على قتله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر بن الطفيل فنزل في بيت امرأة من بني سلول فأصيب كان داء يصيب البعير فأصيب بهذا الداء وأخذ فرسه ورمحه وجرى جرى جرى حتى سقط ميتا أما أربد فوصل إلى أرض بني عامر فقال ما وراءك قال لا شيء والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوجدت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله فخرج بعد ذلك بيوم أو يومين معه جمل له يبيعه فأرسل الله عليه صاعقة فأحرقته ما هو الجمل لأنه تأمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فواحد الله سبحانه وتعالى ساق له داء أصلا يصيب البعير فأصابه، والثاني صاعقة من السماء، نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. دي لوتا فون بني عامر كام من أخت بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم دي بروفيت مت إني إبا دين إسلام وشبوهن تزيد دين إسلام أنجلومن كون دي فا إسكاب زواي فون إينن يرى فيوه دي فان عامر ابن الطفيل وأربد ابن قيس. Als sie beim Propheten waren, die haben ihm gesagt, schau mal, wir nehmen den Islam an, wenn du uns versicherst und garantierst, wenn du stirbst, dann übernehmen wir die Macht. Der Prophet sagte, nein, das ist Allah subhanahu wa ta'ala Sache. Und wer hier die Macht nimmt, ist der Stärkere. Der Mann hat ihm gesagt, ich werde Pferde holen und Reiter holen und ich werde alle Leute sozusagen unter meine Macht bringen. Der Prophet sagte, oh Allah, genüge mir. Diesen Amr ibn Tufayl. Dieser Amr und Arba, sie haben einen Plan, einen geheimen Plan gemacht, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam töten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihren Plan fehlschlagen lassen, indem einer von ihnen eine Krankheit bekommen hat, die normalerweise nur bei Kamelen war. Und ist gestorben. Der andere ist zurück zu seinem Volk. Dann wollte er ein Kamel verkaufen, während er in der Wüste war. Allah subhanahu wa ta'ala hat Blitz und Donner geschickt auf ihn und der ist verbrannt worden, er und sein Kamel. So hat Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen an diesen Leuten Strafe verhängt, weil sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam töten wollten. Wa fi shahri Ramadan, Sanat 9, قدم رسول ملوك حمير إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وفد عليه مالك ابن مرارة الرهاوي بكتابهم وإسلامهم فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حارث ابن عبد كلال وإلى نعيم وإلى النعمان وهؤلاء كلهم اللي هم ملوك بني حمير كتب إليهم بالزكاة وبمثل هذه الأمور ثم قدم كذلك وفد أهل اليمن وكانوا أفقه من الآخرين وأرق منهم وكان قد قدموا عليه أثناء وجود وفد بني تميم فقال لهم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا يا رسول الله فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوب الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أهلي في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم وطبعا دخلوا الإسلام بارك الله فيكم فندم von den Delegationen auch, das war die Delegation von den Königen von Himyar, die sind in Jemen, und auch die Leute von Jemen. Die Delegation von Himyar, das war durch einen Botschafter, der ist Malik ibn Murar al-Rahawi, der kam zum Propheten mit einem Brief, dass die Könige von Himyar den Islam angenommen haben. Der Prophet hat ihnen einen Brief geschickt, dass er sie aufgenommen hat und dass sie Muslime sind, und er hat dann natürlich ihnen auch erklärt, was sie im Islam tun sollten, auch mit Zakat. Auch die Leute von Jemen kamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Von Jemen kamen sie. Als Delegation von Jemen kam, gab es auch beim Propheten die Leute von Bani Tamim. Aber diese Leute von Bani Tamim, die waren sehr hart. Die waren diese Beduinen, die laut gesprochen haben. Die haben ihm gesagt, komm raus, wenn du nicht rauskommst, dann werden wir sozusagen von dir schlecht reden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Leute zum Islam aufgerufen. Am Anfang wollten sie nicht. Während die Leute von Jemen dabei waren, der Prophet sagte, ihr könnt die frohe Botschaft mitnehmen, Leute von Jemen. Da haben gesagt, wir akzeptieren das, wir nehmen das an. Und sie haben den Islam angenommen. Der Prophet sagte, die haben weiche Herzen und die sind schlau. Die sind schlau. Weisheit ist jemenitisch. Und Iman ist auch jemenitisch. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt bezüglich Banu Tamim, dass die Leute, die mit den Kamelen in Verbindung kommen und Kamele sozusagen hüten und so weiter, dass sie immer arrogant sind. Und die Leute, die mit den Schafen zu tun haben, die sind weich. Die sind weich und die sind anders als diese Leute. Man sagt auch, dass die Leute von Jemen nach dem Jahre 7 gekommen sind. Aber Allahu alam barak. ووافد على النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر أحد ملوك اليمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم بقية أبناء الملوك فدخل هو كذلك الإسلام ووافد على النبي صلى الله عليه وسلم الأزد فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى منهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت فأخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس في 80 راكبا من أشراف كندة وكانوا يلبسون فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تسلموا فقالوا بلى قال فما بالها هذا الحرير في عناق يعني في عناقكم شيلوا الحرير ووفد الداريين على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اللي هم قوم تميم الداري وأخوه نعيم وكانوا نصارى وأسلموا ووفد كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أهل تغلب وكان فيهم مسلمين ونصارى وكان عليهم صلب من الذهب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذه الصلب عن أعناقهم وطبعا وفد كثير ناس آخرين دخلوا الإسلام بارك الله فيكم auch von den Leuten die zum Propheten Muhammad gekommen sind das war Wa'il ibn Hujr der war ein König von den Königen von Jemen in Jemen gab es sehr viele sozusagen Königreich und Wa'il ibn Hujr war ein König dort. Der kam zum Propheten, der hat den Islam angenommen. Übrigens, der Prophet Muhammad sallam hat es davor gesagt, dass ein Sohn von den Königen zu euch kommen wird und den Islam annehmen wird. Und das war Wa'il ibn Hujr. Der kam zum Propheten, der hat den Islam angenommen. Der Prophet Muhammad sallam hat für ihn mit Gebet gemacht. Auch Al-Uzd kamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Uzd, die waren von diesen Al-Arab, Al-Ba'ida und sie waren, die sind sozusagen die originellen Araber. Die kamen auch zum Propheten, sie haben den Islam angenommen und der Prophet das hat ihm sehr gefallen, was sie gesagt haben und wie sie waren, wie sie sich angezogen haben. Und er hat mit ihnen gesprochen, dann hat er ihnen gesagt, fünf werde ich euch befehlen. Dass ihr La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt, das Gebet verrichtet, Zakat entrichtet, Ramadan fastet und dass ihr pilgert. Sie haben das angenommen und der Prophet war sehr froh mit diesen Leuten. Dann kam auch Al-Ash'ath ibn Qais, das war sehr bekannt, dieser Mann. Der war sozusagen von den Führern, von den Leuten von Kinder war ein Königreich auch im Gebiet von Jemen. Als die Leute kamen, die waren 80 Leute, die haben Seide gehabt. Der Prophet hat ihm gesagt, ihr habt doch den Islam angenommen. Sie haben gesagt, ja. Er hat gesagt, dann nimmt, mach die Seide weg, weil eigentlich die Männer im Islam keine Seide tragen dürfen. Dann kamen auch die Leute von Ad-Dari'in, heißen sie. Das bedeutet, die waren Christen und die Führer von ihnen war Tamim Ad-Dari und sein Bruder Na'im oder Nu'aym. Sie waren Christen in Syrien und sie kamen zum Propheten, sie haben den Islam angenommen. Und da kam eine Delegation von einem arabischen Stamm, die hießen Taghlib, die waren sehr bekannt auch. Sie waren, einige von ihnen waren Christen und einige Muslime geworden. Sie haben natürlich, dann kamen sie alle und sie haben den Islam angenommen. Es gab natürlich sehr viele andere Leute, die in dieser Zeit zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen sind und sie haben den Islam angenommen. Auf jeden Fall im Jahre 9, Ende des Jahres, war der Islam fast in den in der halbarabischen Insel bekannt. Das war überall. Süden, Norden, Norden haben wir gesagt, Syrien. Süden, Jemen. Westen, Osten, Mittel, arabischen Halbinsel waren alle Leute schon Muslim geworden. Und dann kommen wir inshallah zu Jahre 10 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich sage barakallahu fikum, في السنة التاسعة دخلت الناس في دين الله أفواجا. دخلوا أهل اليمن وأهل الشام وأهل البحرين وأهل المشرق وأهل المغرب. فدخل كثير من الناس الإسلام حتى أنه صار شبه جزيرة العرب كلها تدين بدين الإسلام. ونأتي الآن إلى السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما اعتدنا أول شيء نبدأ بالسراي. ففي السنة العاشرة من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في سرية في ربيع الآخر من إلى بني الحارث بن كعب بنجران، فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا يقبل منهم، فإن لم يستجيبوا فإنه يقاتلهم. فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وأقبل خالد ومعه وفدهم منهم قيس بن الحصين. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، والحمد لله أنه ما صار قتال. بارك الله فيكم. Im Jahre 10, wie wir immer gesagt oder gemacht haben, dass wir erstmal anfangen mit den Brigaden, die der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم geschickt hat. الربيع الأول، الربيع الآخر، اليوم الربيع الآخر، hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد in eine Brigade in Richtung Jemen geschickt, in Richtung Najran, zu den Leuten von Al-Harith ibn Ka'b. Der Prophet hat Khalid befohlen, dass er sie erstmal zum Islam aufruft. Wenn sie den Islam annehmen, dann braucht er nicht zu kämpfen. Khalid Walid war dort, er hat die Leute zum Islam aufgerufen, die haben den Islam angenommen. Und Khalid kam zurück mit ihrem Führer Qais ibn al-Husayn. Der Prophet Muhammad sallam war froh, dass diese Leute den Islam angenommen haben und dass sie das sozusagen ohne Kampf angenommen haben. Alhamdulillah. ثم بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن حزم ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة، يعني لهؤلاء لبني الحارث بن كعب بنجران. Später hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم عمر بن حزم zu ihnen geschickt, damit er ihnen den Islam beibringt, und er hat ihnen natürlich den Islam beigebracht. In Ramadan, في رمضان أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في جمع إلى بني مذ أو مذحج اسمه، وهي قبيلة في اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سر حتى تنزل بساحتهم فادعوهم إلى لا إله إلا الله، فإن قالوا نعم فمرهم بالصلاة ولا تبغي غير ذلك، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، ولا تقاتلوا حتى يقاتلوا. فدعاهم علي بن أبي طالب إلى الإسلام فأبوا وقاتلوا علي، فقاتلهم. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاتل حتى يقاتلوا، يعني ما تبدأ. فهم هجموا على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ومعه من الصحابة، فقاتلهم حتى هزمهم فهربوا، فتركهم علي بن أبي طالب ودعاهم إلى الإسلام مرة أخرى، فقبلوا ودخلوا الإسلام. بارك الله فيكم. دن هات النبي محمد صلى الله عليه وسلم رمضان أنا بريكادة وانت دفيقهم كون علي بن أبي طالب zu einem arabischen Stamm geschickt, die waren Bani Madhaj. Die sind ein arabischer Stamm in Jemen. Der Prophet Muhammad sallam sagte Ali ibn Abi Talib, gehst du zu ihnen und rufst du sie zu La ilaha illallah. Wenn sie La ilaha illallah bestätigen, dann sagst du ihnen, dass sie beten müssen. Und du darfst nicht kämpfen, solange sie gegen dich nicht gekämpft haben. Das heißt, wenn sie anfangen, dann kannst du. Aber du kämpfst nicht als Erster. Ali ibn Abi Talib kam zu ihnen, der hat sie zum Islam aufgerufen. Sie wollten das nicht annehmen und sie haben Ali ibn Abi Talib angegriffen. Ali radhiyallahu alayhi hat natürlich sich verteidigt. Der hat sie besiegt und die sind geflohen. Ali hat sie gelassen und er hat sie nochmal zum Islam aufgerufen. Sie haben dann den Islam angenommen. وقدم جرير بن عبد الله البجلي في رمضان سنة 10 على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 150 رجلا. طبعا بجيلة قبيلة كذلك في اليمن، وكان ذلك السنة العاشرة دخلوا كذلك الإسلام، وكذلك وفد أحمس فأتوا وكذلك بارك الله فيكم أسلموا. ولما أسلم جرير بن عبد الله البجلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة. ذي الخلصة بيت باليمن كان مثل صنم لهم يعبدوا، وكان مكان مثل الكعبة يطوف به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني منه، فانطلق في 150 ولكنه ما كان يثبت على الخيل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبته وأراح المسلمين من ذي الخلصة. ولكن هذا ذو الخلصة سيرجع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى ترقص إليات نساء دوس على ذي الخلصة، أي سترجع عبادة الأصنام، نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. دان كام ان ديليغاسيون فون بجيلة ده جرير بن عبد الله البجلي ده كومت فون ديزم ارابيشن يمنيتيشن شتم دي كام زم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ودي فان زي غوتي لوتي 150 لوتي كامن زي هابن دن اسلام انجنومن und mit ihnen war Ahmes, der hat auch den Islam angenommen, weil er dabei war. Als Jarir ibn Abdullah den Islam angenommen hat, der Prophet sagte ihm, kannst du uns nicht sozusagen, kannst du diese Zal-Khalsa nicht zerstören? Zal-Khalsa war ein Haus in Jemen. Die Leute haben das wie Al-Ka'ba gemacht und sie haben dort Götzen angebetet. Der Prophet sagte ihm, kannst du das nicht wegmachen? Jarir ibn Abdullah sagte ja. Aber Jarir hat ein Problem, der könnte nie richtig auf dem Pferd sitzen. Der hat den Prophet sallallahu alaihi wa sallam davon erklärt, der Prophet hat ihn an seine Brust so geschlagen und er sagte, er machte für ihn Bittgebet, dass er fest bleibt. Der war dann fest und er ging mit 150 Leuten ungefähr und sie haben diese Dalkholze auch zerstört. Übrigens, die Götzendienerei wird eines Tages wieder kommen und die Leute werden wal'iyadu billah Götzen anbeten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Stunde wird nicht ausbrechen, bis die Frauen von Daus will Khalsa nochmal bedienen. Das wird diese Götze, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Da soll man aufpassen in diesem Zusammenhang, weil manche Leute sagen, ja, ist es jetzt so, es könnte niemals sein, dass man Götzen anbetet. Aber es gibt Götzendienerei heutzutage. Blickt in Richtung China zum Beispiel. Oder Indien. Die Leute haben in jedem Haus eine Götze dabei. Und manche, die beten Ratten an. Oder die beten Affen an. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja. في هذه السنة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العمال والقضاة والأمراء إلى اليمن، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ليعلمهم دينهم. وكان معاذ من علماء الصحابة. تبي يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث أي واحد، كان يختار من يبعث. بعث علي في مهمة، يبعث خالد بن الوليد رضي الله عليه في مهمة، أو يبعث معاذ. معاذ لأنه كان عالم في الدين، فلما بعثه أوصاه فقال له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالف الناس بخلق حسن. بعثه وقال له ستأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأمرهم بالصلاة فإنهم، وإلى غير ذلك. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أبو موسى بعث أبا موسى الأشعري إلى مخلاف اليمن، إلى مكان آخر، وبعثه مع معاذ وأوصاهما يسيرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. فكانا يتزاوران ويسألان. وبعث كذلك إلى اليمن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وبعث الكثير من الأمراء صلى الله عليه وسلم والعمال، مثل زياد بن لبيد الأنصاري، عدي بن حاتم، مالك بن نويرة وغيرهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى يعلموا الناس دينهم وحتى يقوموا بالأمور، لأنه رقعة دولة الإسلام اتسعت وما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل شيء، فكان يبعث الولاة والأمراء. بارك الله فيكم. عند ديزن يار هاد البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم عنده فان فتريتا سوزاغن او ذا بروفينس لايتر تو نينن باوفتراكت تو بشتمن ريختر تو شيكن ان دن ان دن ان دي فاشيدن جبيته دا مسلمشن تريتوريوم weil die Muslime sehr viel geworden waren und auch das Land ist größer geworden. Und es war wichtig, dass Leute erstmal den Islam beibringen, dass Leute als Richter bestellt werden, dass die anderen auch sozusagen die Führungspositionen übernehmen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muaz ibn Jabal geschickt. Muaz ibn Jabal, warum? Weil Muaz ibn Jabal ein Gelehrter war. Der war nicht einer von Sahaba, der nicht so viel Wissen hat. Der hat so viel Wissen gehabt. Deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn auserwählt von den Leuten, dass er geht. Und der Prophet hat ihm erklärt, was er machen sollte und was er den Leuten erklären sollte. Er hat ihm gesagt, du kommst zu diesen Leuten, du rufst erstmal zu La ilaha illallah, die Basis des Islam. Wenn sie annehmen, dann zum Gebet. Wenn sie annehmen, dann zum Zakat und so weiter. Das ist auch schrittweise bringst du ihnen den Islam bei. Der Prophet hat auch Abu Musa al-Ash'ari geschickt und Ali ibn Abi Talib geschickt. Und er hat ihnen auch Empfehlungen gegeben. Er hat gesagt, seid zusammen, seid nicht gegeneinander. Seid weich und nicht hart. Bringt den Leuten die frohe Botschaft bei und nicht, dass ihr das schwieriger macht. Erleichtert und macht das nicht schwer. Aber alles im Rahmen der Religion. Der Prophet Muhammad sallam hat natürlich dann verschiedene auch Provinzleiter geschickt zu verschiedenen Gebieten in Jemen, in Bahrain, in Syrien und so weiter, weil das wichtig war in dieser Zeit. Allahu ta'ala a'lam wa a'lam. Bis hier werden wir inshallah stoppen. Heute ist 8.07.09. Und dann machen wir inshallah morgen weiter. Morgen machen wir weiter. Morgen machen wir keinen Aqida-Unterricht, sondern barakallahu fikum. Morgen machen wir auch Sira-Unterricht, bi'ithnihi ta'ala. Damit wir diese Woche, bi'ithni ta'ala, zu Ende von der Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen können. Da wird morgen machen wir noch Hajjat al-Wada', also die Pilger, die Abschiedpredigt und die Pilgerreise von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dann fangen wir inshallah mit Jahre 11 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und das war natürlich nicht viel. Dann sprechen wir über Sterben von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين غدا إن شاء الله بارك الله فيكم نكمل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنتكلم غدا عن حجة الوداع بإذن تعالى ثم إذا كان في وقت غدا نكمل في السنة الحادية عشرة والأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ما استطعنا غدا إن شاء الله يوم الجمعة بحيث ننتهي إن شاء الله هذا الأسبوع من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد ما ننتهي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنبدأ بارك الله فيكم بسيرة الخلفاء الراشدين يعني في هذه الفترة الزمنية هي تقريبا 30 سنة 30 سنة ثم بعد ما ننتهي من ذلك نبدأ بسيرة الخلفاء الأمويين ثم العباسيين وإن شاء الله نتابع إلى أن نصل إلى وقتنا هذا أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك Übrigens morgen am Samstag ist Seminar بارك الله فيكم hier bei uns in Leipzig das fängt 14 Uhr an und das endet inshallah zu Isha Gebet das wird in dieser Zeit werden wir zu Ende kommen Das wird 14 Uhr bis 22.45 Uhr ungefähr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salli Allahumma ala Nabiina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Könnt ihr Brüder und Schwestern im Internet? Wir machen so, ihr könnt innerhalb 10 Minuten könnt ihr eure Fragen stellen. Dann können wir inshallah später in Italien ein paar Fragen beantworten. Nicht viele Fragen. Kann man Adhan gut hören? الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من

Allahu Allahu Allahu اللهم أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اللهم اللهم اللهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله